CD Wissen präsentiert Reise durch die Weltgeschichte 200 vor Christus bis zum Jahr Null. In der alten Welt sind die letzten beiden Jahrhunderte vor Christus geprägt vom Aufstieg einer Macht, Rom. Dies bekommen die zunächst noch dominierenden Griechen, aber auch die inmitten Europas siedelnden Kelten zu spüren. Und auch im fernen Osten formiert sich ein mächtiges Reich. Erstmals regieren Kaiser ein geeintes China und sichern es nach außen durch ein gewaltiges Bauwerk ab, die Große Mauer. In der alten Welt sind es die Griechen, die nach dem Tode Alexanders des Großen im Jahr 323 vor Christus der Welt von der Iberischen Halbinsel bis nach Indien, vom Balkan bis nach Ägypten ihren Stempel aufdrücken. Doch es ist eine neue Art von Griechentum, ein Schmelztiegel klassischer griechischer Kultur mit vor allem orientalischen Elementen, kosmopolitisch und weltläufig. Es ist die Welt des Hellenismus. Symbol und Brennpunkt der hellenistischen Kultur ist das von Alexander dem Großen selbst gegründete Alexandria, die griechische Hauptstadt Ägyptens. So prägend ist das Alexandria jener Zeit, dass manche sogar vom alexandrinischen Zeitalter sprechen.